Erster für den Chorleiter. Ein Lied der Korachiter. Zweiter, wie ein Hirsch Wasser sucht, so sucht meine Seele dich, Gott. Dritter, meine Seele will Gott, den lebendigen Gott. Wann kann ich zu Gott kommen und ihn sehen? Vierter, ich weinte Tag und Nacht. Die Leute fragten immer, wo ist dein Gott? Fünfter, ich denke daran, wie ich mit vielen Menschen zum Haus Gottes ging. Sie waren fröhlich und dankten Gott. Sechster, warum bist du traurig, meine Seele, und unruhig in mir? Warte auf Gott. Ich werde ihn loben, denn er hilft mir. Er ist mein Gott. Siebter, meine Seele ist traurig. Darum denke ich an dich. Ich denke an das Jordanland, die Hermonberge und den kleinen Berg. Achter, deine Wasserfälle rauschen laut. Alle deine Wellen kamen über mich. Neunter, am Tag zeigt Jahwe seine Güte. In der Nacht singe ich ihm ein Lied. Ich bete zu Gott, der mir Leben gibt. Zehnter, ich sage zu Gott, der mein Schutz ist, warum hast du mich vergessen? Warum bin ich traurig, weil Feinde mich bedrücken? Elfter, meine Feinde verspotteten mich sehr. Sie fragten immer, wo ist dein Gott? Zwölfter, warum bist du traurig, meine Seele, und unruhig in mir? Warte auf Gott. Ich werde ihn loben, denn er hilft mir. Er ist mein Gott.